Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt große Angst. Und ich frage euch, was war bisher in eurem Leben eure größte Angst? Wovor habt ihr euch am meisten gefürchtet? Wenn ihr so zurückdenkt, alles Revue passieren lasst, was war die schlimmste Situation, wo ihr vielleicht sogar in Todesangst geraten seid? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, gebührenfrei. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Thema heute Nacht bei uns, große Angst. Nicole, 26 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Nicole, hallo. Hallo. Tina, ich weiß jetzt nicht, mit wem ich rede. Frage in die Regie. Tina? Spreche ich jetzt mit Tina? Ja, Tina, ja. Dann habe ich mich verlesen hier. Okay. Also das Thema ist große Angst. Ja. Mhm. Und zwar, also mein Mann soll normalerweise nächste Woche inhaftiert werden. Dein Mann soll inhaftiert werden? Ja. Mhm. Warum? Also wir sind angeklagt worden wegen sexueller Nötigung. Und ihr, also ihr beide? Ja. Was steckt hinter dieser Anklage? Was wird euch genau vorgeworfen? Ja, halt sexuelle Nötigung an einer Frau. Und ist es halt zum Prozess gekommen. Und was, wie soll ich sagen, also es ist halt nicht richtig, also der Prozess war in meinen Augen nicht, also... Mhm. Du sagst, Tina, beschreib mir das noch ein bisschen genauer. Sexuelle Nötigung ist ein großer Begriff. Was genau wirft man euch denn vor, was ihr getan haben sollt? Ja, also was war eigentlich nur Petting gewesen, also bei der Frau. Und sie ist halt die Polizei und hat uns angezeigt. Und wie war die Situation denn? Bei euch in der Wohnung oder wo? Ja. War das eine Bekannte von euch? Eine Verwandte? Eine Freundin? Ja, sie hat mich kennengelernt, ja. Und wie lange kanntet ihr diese Frau schon? Nee, nicht lange. Nicht lange. Also was heißt nicht lange? Sie hat nur abends kennengelernt. Ihr habt die abends kennengelernt und dann bin nach Hause genommen. Mhm. Wo habt ihr sie kennengelernt? Auf einer Feier. Mhm. Und dann seid ihr später abends dann zu euch nach Hause gegangen. Mhm. Du wohnst mit deinem Freund zusammen. Mhm. Ja. Und was ist dann da geschehen? Ja, wir hatten halt Musik gehört und haben uns halt unterhalten und so. Und dann, ich weiß nicht, irgendwann, also... Ich war erst allein mit ihr. Mhm. Darf ich vielleicht nochmal fragen, mit welchem Hintergedanken habt ihr sie eigentlich mit nach Hause genommen? Also Hintergedanken eigentlich gar keinen. Das hat sich da alles so ergeben dann. Naja gut, aber man hat ja schon irgendwas im Sinn, wenn man zu jemandem spät nachts, wie spät war es? Ich weiß nicht, so 12 rum. Naja, dann noch zu einer fremden Frau, einem fremden Menschen sagt, ach komm doch noch mit zu uns. Da muss man ja schon ein bisschen irgendwas... Ja, wir wollten eigentlich... Also wir hatten uns gut unterhalten und so und wollten uns einfach weiter unterhalten. Mhm. Und dann hatten halt, also sie hat nur was getrunken gehabt. Na gut, dann seid ihr dann zu euch gegangen. Erzähl mal weiter, was dann passiert ist. Du warst erstmal alleine mit ihr, wo war dein Freund? Der war zwar auch in der Wohnung, aber im anderen Zimmer. Mhm. Was hat er da gemacht im anderen Zimmer? Fernsehbuch, glaube ich. Mhm. Ja, und hatten uns dann halt, ich weiß nicht, wie es kam, also wir hatten uns dann halt und das saßen wir dann zusammen und da kam, hatten wir uns dann gestreichelt halt und ja, so hat sich das halt ergeben und, aber ich hab dann, Was hat sich denn ergeben? Ja, dass wir uns halt gestreichelt hatten und... Habt ihr euch ausgezogen? Wart ihr nackt? Nee, also ganz nicht. Mhm. Also nur T-Shirt und so. Mhm. Aber so Hose, Unterhose war alles schon entkleidet? Auch nicht ganz, also nur halb. Aber da wart ihr beiden Frauen noch alleine? Ja. Mhm. Und ich bin dann halt rausgegangen etwas später und da ist mein Mann halt, der war dann bei ihr, vielleicht 2-3 Minuten nur. Und danach ist er dann halt rausgelaufen und ja, hat uns halt angezeigt. Mhm. Wieso bist du rausgegangen, als dein Mann reingekommen ist? Ja, ich musste auf Toilette. Mhm. Und... Ja, dann ist sie rausgelaufen, sagst du? Ja, das, ja, ist rausgegangen, mhm. Ja. Wie stellt dein Mann das denn dar? Was ist denn da vorgefallen? Ja, auch genau. Also er hat sie nur gestreichelt und wo er gemerkt hat, sie will nicht, dann hat er aufgehört. Mhm. Und wie stellt die Frau das dar? Ja, sie hat uns halt angezeigt, dass man, sie wollte das angeblich nicht. Mhm. Macht sie deinem Freund auch konkrete Vorwürfe, dass er vielleicht sie hat versucht zu vergewaltigen oder sowas? Und so hat sie es ab und zu angehört, ja, aufgeregt. Hat es sich nur so angehört oder wird dieses so konkret auch beschuldigt? Also beschuldigt hat nur Sex, also Nötigung. Mhm. Wie ist das Gerichtsurteil ausgegangen? Ja, mein Mann hat also eine Freiheitsstrafe gekriegt von 3 Jahren und ich 2,5. Von 3 Jahren ohne Bewährung? Ohne, ja. Und du? Wie viel du? 2,5. 2,5 auch ohne Bewährung? Mhm. Wann musst du denn in den Knast dann? Ich weiß, ich habe noch nichts bekommen. Mhm. Und jetzt rufst du bei mir an zum Thema große Angst. Ja, das ist halt auch, wenn jetzt mein Mann weg ist, weil wir haben 4 Kinder. 4 Kinder habt ihr? Mhm. Also normalerweise 5, aber eins ist gestorben. Mhm. Ist am selben Tag geboren wie du. Wie ich? Mhm. Und ist halt mit 6 Wochen gestorben. Mhm. Und jetzt haben wir halt noch 4 Kinder und was mit denen dann passiert. Also die ganze Familie wird jetzt kaputt gemacht. Was haben wir gelassen, ja. Gibt es da schon, hast du mit irgendwelchen Leuten vom Jugendamt schon gesprochen, wie das jetzt gehen soll? Mhm. Die waren auch schon hier, ja. Also die Kinder müssen ins Heim dann? Nee, also sie sollten normalerweise zu Pflegefamilien. Mhm. Und davor habe ich halt Angst. Wie alt sind die Kinder? 8, 2, 1 und 8 Wochen. Und 8 Wochen. Hm. Also da steht euch ja eine Katastrophe bevor. Mhm. Du siehst euch und dich vollkommen zu Unrecht so verurteilt. Ja, weil ich war zu der Zeit, wo das Urteil, auch, also dass der Prozess war, war ich auch schwanger. Und weil ich hatte auch ziemlich Probleme und ich, wie soll ich sagen, also der Rechtsanwalt, der hat auch gar nicht so drauf geachtet. Mhm. Also uns ging es beiden gar nicht gut. Mhm. Und die hatte keinen guten Rechtsanwalt? Ja, kann man so sagen, ja. Mhm. Also er hat zwar schon ziemlich viel gemacht, aber nur das, was er hätte machen können, das hat er nicht gemacht. Wird das Ganze denn jetzt irgendwie vielleicht nochmal aufgerollt oder ist das jetzt endgültig so? Wir hatten vor, nochmal jetzt zum anderen Rechtsanwalt zu gehen, mhm, dass er das vielleicht nochmal aufrollt. Mhm. Du sagst ganz klar, jetzt auch mir hier, mir gegenüber, das ist, uns geschieht ganz großes Unrecht. Wir haben mit dieser Frau nichts Schlimmes gemacht. Sagst du das so? Das heißt, also es war nicht ganz allein uns, also nicht nur unsere Schuld, also teils und. Ja, aber was war denn, wenn man von Schuld redet, muss ja auch irgendetwas Übles vorgefallen sein. So wie du es mir gerade geschildert hast, klang das ja alles sehr freiwillig. Ihr beiden Frauen habt angefangen, an euch rumzufummeln, ein bisschen zu streicheln, ist ja nichts gegen reinzuwenden. Aber es ist ja doch irgendwie was Heftigeres da offensichtlich vorgefallen. Nee, mehr war da gar nicht. Das sagst du ganz eindeutig so. Ja. Mhm. Das ist ja nun auch nicht so normal, dass die... Hast du ein kleines Kind da? Ja. Ich höre was im Hintergrund. Zu uns hat sie auch noch gesagt, oder beziehungsweise mein Mann hatte was gehört, wie sie gesagt hat, sie brauchte auch nur ein Alibi. Und vor ihrem Stiefvater, sie musste wohl sehr Angst gehabt haben, und weil es halt wohl zu spät war, hat sie gemeint, sie bräuchte nur ein Alibi, wo sie gewesen ist. Mhm. Und wo sie aufs Gericht rausgegangen ist, hat sie gelacht. So weißt ungefähr, ich hab's geschafft. Mhm. Ich bin da juristisch nicht bewandert, aber mich wundert, dass so ein Urteil zustande kommen kann, weil da stand doch dann wirklich Aussage gegen Aussage. Ja, das sagt eigentlich jeder, das ist so ein Urteil, also deswegen. Mhm. Die Frau sagt das so und du oder ihr sagt es so. Keiner kann ja eine wirkliche Beweisführung veranstalten. Ja. Von wem ging das denn eigentlich, was ich gerade noch fragen wollte, eigentlich aus, diese Fummelei zwischen euch beiden Frauen? Von dir oder von dieser Frau? Das weiß ich nicht mehr, das hat sich so ergeben. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Machst du das manchmal mit Frauen? Bitte? Machst du das manchmal mit Frauen? Bist du da erfahren? Nee, eigentlich nicht. War das für dich die erste intimere Herangehensweise so an eine Frau zum ersten Mal? Nee, eigentlich nicht. Also, das heißt, einmal war es vorher, aber sonst auch nicht. Mhm. Jetzt bellt der Hund und das Kind ist unruhig und Chaos ist in der Bude. Also Tina, da bin ich jetzt ganz ratlos. Ich kann ja nur dir so glauben, wie du das mir jetzt geschildert hast. Und wenn es so ist, wie du es geschildert hast, ist es natürlich eine Katastrophe, weil eine Familie vollkommen kaputt gemacht wird. Mhm. Ja, wenn ihr euch so im Unrecht fühlt, dann kann ich euch wirklich nur ermuntern und wirklich animieren, auf jeden Fall einen anderen Rechtsanwalt zu suchen, euch beraten zu lassen, dass man vielleicht das Verfahren wieder aufrollt. Weil ihr tragt ja hohe Verantwortung für die Kinder aus. Es geht jetzt nicht nur um euer Leben und euer Wohlbefinden. Ja, eben. Und wir hängen halt sehr auch an den Kindern. Ja, ja, klar. Und das ist irgendwie, also die haben da auch gar keinen, wie soll ich sagen, also der Richter, der hat uns auch gar nicht richtig zugehört. Und wie gesagt, der hat schon am Anfang gelacht, wo er reinkam und so ungefähr, das interessiert ihn alles halt nicht. Und diese Frau hat gelacht, als sie aus dem Gerichtssaal rausging? Ja. Und ihr kriegt jetzt auch noch die Gerichtskosten aufgebrummt. Auch, ja. Und ihr habt wahrscheinlich vermutlich mal auch nicht so viel Kohle. Nee. Mhm. Und der Rechtsanwalt hat das, glaube ich, auch gesehen, dass er gelacht hat. Mhm. Und jetzt will sie auch noch Schmerzensgeld, wollte sie wohl auch noch haben. Und da der Rechtsanwalt auch hingeschrieben und hatte gesagt, dass, ich weiß nicht, also hat sie auch gesagt, also bei uns, dass wir sowieso groß kein Geld haben und dass wir sowieso schon ruiniert sind durch das jetzt halt. Ist dein Mann oder du oder bist du, seid ihr oder einer von euch vorbestraft? Gar keiner. Gar keiner. Also bisher alles im grünen Bereich gewesen. Mhm. Ja. Also Tina, ich bin ganz ratlos. Ich kann das nur noch mal unterstreichen. Sucht euch ganz schnell einen neuen Rechtsanwalt und versucht, die ganze Sache noch mal vor Gericht zu bringen. Das hat mir auch vorgehabt. Unbedingt. Du lasst jetzt, also wenn das wirklich stimmt, wie du es mir gesagt hast, finde ich es so schlimm, dass ich dir wirklich auch nochmal sagen muss, jetzt nicht aufzugeben. Ich könnte mir vorstellen, dass man an einen Punkt kommt und denkt, ich kann nicht mehr und ich zerbreche daran. Ja, soweit ist es ja teilweise schon. Mhm. Ich kann nicht mehr. Wir kamen heute auch noch das Schreiben, das in der Vorladung, also der Hauptantritt. Und da war es, also heute, sowieso ganz schlimm. Mhm. Verstehe ich, ja. Liebe Tina, ich kann nicht mehr machen. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, als das, was ich jetzt gesagt habe. Mhm. Und ich würde gerne, sehr gerne, je nachdem, wie ihr jetzt weiter vorgeht, mit euch in Verbindung bleiben. Mhm. Wir verbleiben mal so, dass wir gegenseitig versuchen, uns zu erreichen. Wir haben ja deine Telefonnummer, eure Telefonnummer, weil ich glaube, dass das Publikum auch sehr interessiert ist an diesem Fall, wie sich das weiterentwickelt. Okay. Ja, alles Gute und viel Erfolg. Damit die Wahrheit wirklich ans Licht kommt. Ja, wir hatten halt schon gedacht, dass wir auch mal in die Presse gehen, dass vielleicht übers Fernsehen oder irgendwie, dass vielleicht sowas zustande kommt. Ja, also wenn man sich so im Unrecht fühlt, finde ich jeden Schritt legitim dieser Art, auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Vielleicht seid ihr wirklich da in eine Falle reingeraten und ihr seid keine reichen Leute, die sich tolle Rechtsanwälte leisten können und ihr seid jetzt die Gearschten, ne? Mhm. Also macht alles, was in eurer Macht steht. Hm. Ich kann euch aber jetzt nicht mehr helfen hier oder raten. Hm. Sollten noch irgendwelche Tipps von Zuschauern oder Zuhörern hier eintreffen, werden wir das weiter an euch reichen. Das wäre lieb, ja. Ja. Liebe Tina, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Unser Thema heute nach große Angst. Ich frage euch, was war bisher in eurem Leben eure größte Angst? Wovor hattet ihr am meisten Angst? Wenn ihr zurückdenkt, vielleicht auch in dem Sinne, dass ihr sagt, so etwas möchte ich nie wieder erleben. Vielleicht eine Todesangst oder was auch immer. 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer, gebührenfrei. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Und jetzt begrüße ich herzlich Peter. Und Peter ist 47 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Peter, was war deine größte Angst bisher? Ich habe keine große Angst. Ich habe eine große Angst. Ich hatte keine. Ich habe eine große Angst. Ja. Steht. Und zwar habe ich durch eine Krankheit, die ich überwunden habe, in Anführungsstrichen überwunden habe, ich habe also eine Krebsoperation gehabt und bin seitdem impotent. Was für eine Krebsoperation war das? Sagen wir mal nur Krebsoperation. Das war eine sehr unangenehme Sache. Also ich meinte, ging es um den Genitalbereich? Was? Nein, nein. Ja. Okay, ich kann es auch sagen, ich habe einen Darmkrebs über mich, also hinter mich gebracht. Mhm. Und es wurden mir 30 cm vom Darm entfernt, weil ich kurz vor dem Darmverschluss stand. Mhm. Wann war diese Operation? Die ist vor 2 Jahren gewesen. Mhm. Und seitdem leidest du an Impotenz? Ja. Gibt es da einen wirklichen Zusammenhang, einen organischen Zusammenhang? Der Organ organische Zusammenhang besteht darin, dass ich eine nervale Störung habe. Die Operation hat also mit sich gebracht, dass ich also diese Nerven durchtrennt wurden und seitdem eben keine Eruption mehr bekomme. Ich habe also keine Eruption, ich habe keinen Samenerguss, ich habe aber die Orgasmusfähigkeit auf jeden Fall noch. Das heißt, du hast eine Orgasmusfähigkeit mit dem erschlafften Glied, das geht? Ja, ja, das ist da. Das geht. Nun denke ich gerade so und frage mich, das ist natürlich sehr schlimm und sehr traurig und sehr belastend. Wieso große Angst? Ich bin in einer ganz großen Angst. Ich habe große Angst, dass ich meine Partnerschaft, die also schon über ein Vierteljahrhundert läuft, mehr oder weniger auf längere Zeit jetzt verliere. Das heißt, du hast jetzt seit 2 Jahren mit deiner Freundin nicht mehr geschlafen? Ich habe mit ihr geschlafen. Ich habe aufgrund medikamentöser Einflüsse, ich habe also Viagra getestet. Das wurde von Urologen dann eben angetestet, verschiedene Sachen. Viagra ist also überhaupt nicht, weil es eben eine nervale Störung ist. Also es funktioniert, es schlägt gar nicht an, Viagra? Nein, nein. Und daraufhin habe ich mich dann weiter... Wir haben mehr oder weniger mit ihm unterhalten und dann hat er mir also die Möglichkeit einer Spritze. Ich habe auch eine andere Sache noch probiert, was jetzt von Amerika erst rübergekommen ist, ist aber auch nicht angeschlagen. Was ist denn mit dieser Spritze? Diese Spritze wird also so hantiert, das muss ich mir vorstellen, ähnlich wie beim Diabetiker. Du setzt dir die Spritze also nicht in den Leib irgendwo rein, sondern vorne in den Penis. Seitlich in den Penis, in die Schwellkörper wird was gespritzt. Und dann kommt es zu einem Blutstau, die Schwellkörper werden also ganz normal zur Erektion gebracht, bloß die Erektion gegenüber früher ist heute weitaus unter dem. Das heißt, du hast das, es hat schon einen gewissen Erfolg gehabt bei dir, diese Spritze? Die Eruption ist da, aber ich würde sagen, die ist höchstens bei 60% gegenüber früher. Nun gibt es ja noch eine Methode, nämlich in dem man... Das ist ein bisschen kompliziert, dass eine Mechanik einbaut, dass man den Penis aufpumpt von innen. Ja. Weißt du da, kennst du das? Ja, habe ich auch mit den Urologen. Ich habe also alle Varianten durchgesprochen. Es gibt eine Pumpe, es gibt dieses Implantat, mehr oder weniger, so, wenn man es so nennen will. Ich weiß das von transsexuellen Gesprächspartnern, ja, ja, die mir das auch erzählt haben, dass sie das so machen. Aber da wird auch nicht gesagt, dass also die Eruption wesentlich stärker ausfällt. Ehrlich? Also soweit ich weiß, kann man die Erektion hundertprozentig mit dieser Pumpe hinbekommen. Also ich habe mich mit dem Urologen unterhalten und der hat gesagt, also die Erfolgsergebnisse sehen nicht anders aus als jetzt mit der Spritze. Nun könnte man ja sagen, du bist orgasmusfähig und du kriegst es mit dieser Spritze, zumindest wenn man mal jetzt vielleicht ganz grob sagt, zu 50% irrigiert. Ja. Kann man sich damit nicht arrangieren? Ich könnte mich damit arrangieren. Aber deine Freundin nicht. Meine Partnerin ist also in dem Moment nicht zufrieden mit dem Geschlechtsverkehr, den ich ihr bieten kann. Hat das denn jetzt auch schon... Ich fühle sie einfach mit dem irrigierten Glied nicht in der Form, ich erreiche sie innerlich halt nicht in der Form, wie ich sie früher erreicht habe. Und somit ist da die Qualität des Geschlechtsverkehrs also um einiges gemindert. Redet ihr viel darüber? Wir haben aufgrund der Tatsache, dass ich eben vom Operateur damals, vom Chirurgen damals die Sache so erklärt bekommen habe, dass ich da 1 bis 1,5 Jahre erstmal sowieso einen Stillstand habe, habe ich mich also mit der Sache gar nicht weiter auseinandergesetzt. Nur seit einem guten Dreivierteljahr setze ich mich verstärkt damit auseinander. Da haben wir auch wieder die Sexualität in Form des Geschlechtsverkehrs aufleben lassen. Ich meine, redet ihr viel darüber, dass, also wird dieses zwischen euch beiden oft thematisiert und artikuliert, formuliert sie ihre Unzufriedenheit auch? Ich habe es thematisiert, aber ich stoße da etwas auf, ich weiß nicht, meine Partnerin ist also dem Ganzen gegenüber nicht so offen wie ich. Wir versuchen darüber zu sprechen, bloß dann, es eskaliert dann manchmal sogar ein bisschen, dass das Gespräch also ein bisschen. Du würdest also sagen, dass diese Sache eure wirklich eure Beziehung sehr überschattet. Ja. und zu großen Problemen führt, auch hin in andere Bereiche hinein. Weil so eine latente Spannung. Ja, weil ich einen sehr großen Stellenwert in Richtung Sexualität, ich würde sagen, ich stehe ähnlich wie du allem gegenüber offen und würde also alles ausprobieren. Wir haben auch schon vieles probiert. Wir haben auch Hilfen angenommen, die sich eben auf dem freien Markt bieten dann. Sprich, einen Vibrator angeschafft und. Aber es bleibt lediglich bei einer Stimulation, aber nicht bei diesem der Qualität, die wir früher kannten. Du hast Angst, dass alles kaputt geht, dass die Beziehung zerbricht. Ja. Wie lange, du sagst ein Vierteljahrhundert seid ihr zusammen schon? Ist es immer noch eine Liebe von deiner Seite aus? Ja, ja. Und das ist eigentlich in den letzten Jahren eigentlich noch gewachsen, bevor diese Krankheit kam. Weißt du, was mich erstaunt? Von ihrer Seite aus auch eine Liebe? Ist es auch, aber ich habe also, das Problem bei mir ist eben, dass ich keine Partnerschaft wie Brüderlein und Schwesterlein haben möchte. Nein, mich wundert so sehr, wenn man so vertraut ist miteinander und wenn es noch immer eine Liebesbeziehung ist, dass man da nicht ordentlich, sag ich mal, und offen drüber reden kann, dass sie sich offensichtlich da ja zumacht. Das wundert mich erstmal. Ja, nein, wir reden offen und wirklich, es geht also, aber das ist, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, das ist für sie dann eine Stresssituation. Mhm. Habt ihr denn mal überlegt, ich meine, das hilft nicht immer, aber oftmals hilft es ja, wenn man eine dritte, du machst es ja im Kleinen jetzt auch schon, indem du hier mich anrufst, ich bin ja auch ein Dritter, ein Außenstehender, wenn ihr euch da jemandem anvertrauen würdet, in einer Beratungsstelle, eine Sexualberatungsstelle oder einem Therapeuten. Das ist eben erst jetzt mehr oder weniger gewachsen. Wir haben also jetzt die letzten 2 Wochen haben alles also extrem geworden. Also da bin ich also, was ich also vorher nie gehabt habe, bin ich also in eine Ecke gedrängt worden. Nicht von ihr jetzt, sondern da habe ich mich selbst rein manövriert, weil ich habe gesagt, das ist irgendwo Panik jetzt. Also ich glaube, das wäre vielleicht eine sehr gute Geschichte, wenn ihr euch mit einem Fachmann oder einer Fachfrau zusammensetzen würdet und darüber sprechen würdet. Ja, die Möglichkeit haben wir jetzt auch in Erwägung gezogen. Ich habe mit meinem Urologen gesprochen, der hat mir auch also Physiotherapeuten genannt. Ja, ob das ein Psychotherapeut, ja. Pass mal auf, jetzt noch eine Frage zu dem Urologen. Hast du da hundertprozentiges Vertrauen? Ja. Ja? Weil mir geht es eigentlich nicht in den Kopf. Ich habe so viele Geschichten schon gehört von impotenten Menschen oder auch von Transsexuellen, die auch deine Sendung auch gehört. Ich habe also in der Richtung, deswegen habe ich mir da auch nie irgendwie einen Kopf drüber gemacht. Ja, und ich habe immer Lösungsmodelle gehört. Dass es immer irgendetwas gab, wie man, vor allen Dingen, wenn du orgasmusfähig bist, das ist ja schon ist ja die halbe Miete. Das ist ja unglaublich viel, dass man das Ding... Das ist für mich sehr viel. Ja, ist es ja auch. Es geht ja jetzt nur noch darum, jetzt sage ich es mal ganz salopp, das Ding ordentlich zum Stehen zu kriegen. Ja, ja. Und das geht mir nicht in den Kopf, dass es da keine Methode gibt. Die Methode ist ja da, bloß sie ist eben nicht ausreichend. Ja, keine ausreichende Methode. Ja. Deswegen war gerade so meine Idee, während du das erzählt hast, der Peter sollte vielleicht mal doch, trotz allem Vertrauen zu dem Urologen, mal ein bisschen herumgehen, vielleicht an Universitätskliniken, die sich damit speziell beschäftigen. Ich bin in Kur gewesen, habe andere Urologen gesprochen, ich habe Psychologen gesprochen, die also da in die Richtung auch irgendwo Erfahrungen gesammelt haben, aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer langjährigen Erfahrung. Ich habe eigentlich einiges versucht und bin also zu dem Ergebnis gekommen, dass ich hier mit diesem Präparat, was ich jetzt als Spritze habe, eigentlich am besten klarkomme. Für mich. Dennoch. Ich meine, ich habe damit eine Eruption geschaffen, trotz des Handicaps, was ich habe, die für mich zufriedenstellend ist. Bloß, was für mich zufriedenstellend ist, ist für meinen Partnerin noch nicht zufriedenstellend. Das ist das Problem. Ja, da setzt wieder vielleicht der Psychologe an, wo man vielleicht therapeutisch vorgehen könnte. Ja. Trotzdem möchte ich auch an dieser Stelle, wir haben hier schon, das habe ich einige Mal schon gesagt, so wahnsinnige Dinge erlebt, gerade von Leuten, die Krankheiten oder irgendwelche Handicaps hatten, die sie schon zur Verzweiflung gebracht haben. Dass es Rückmeldungen gab auf diese Gespräche hier in der Sendung. Ich rufe jetzt einfach mal dazu auf, vielleicht hat irgendwo in irgendeiner Spezialklinik, irgendein Fachmann oder eine Krankenschwester, irgendjemand, der in ähnlicher Weise betroffen war, wie du uns zugehört, bitte faxt uns das oder ruft uns an und wir würden dann gerne den Kontakt zu Peter herstellen. Dann kannst du selbst entscheiden, auf welche Anregung du eingehst. Genau das habe ich jetzt hier mit dem Anruf auch als Vorhang gesehen, dass sich irgendwelche Rückmeldungen ergeben. wo es in Partnerschaften vielleicht ähnlich ist, die dann irgendwelche Lösungsmodelle anbieten, was man eben noch... Sowohl, wir haben viel probiert, aber... Lösungsmodelle sowohl psychologisch, therapeutisch, als auch rein mechanisch, ne? Vielleicht gibt es ja doch noch irgendeine Möglichkeit. Ja. Peter, ich hoffe, dass da was kommt und du kriegst es sofort zugeschickt oder wir rufen dich an, wenn hier bei uns irgendwas einen reinschneidet. Da müsstest du mich aber nochmal dann mit dem Tom oder wem verbinden. Ja. Weil da müsste ich dann noch was zu sagen. Gut, dann leg du mal auf, ich kann jetzt von hier aus nicht verbinden. Ja. Und die Redaktion ruft dich sofort nochmal an und dann könnt ihr miteinander das bereden. Okay? Ich bedanke mich. Alles Gute. Viel Glück. Auch. Tschüss Peter, Dankeschön. Tschüss. 1:30, 45 Sekunden und jetzt machen wir eine Pause. Tschüss. Uhr, 50 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Bevor ich euch unser Thema heute sage, über das wir heute hier reden, falls ihr gerade zufällig eingeschaltet habt oder reingezappt seid, ein Hinweis auf unser Thema übermorgen. Das muss ich jetzt ganz oft sagen, weil es ein kompliziertes Thema ist und wir gar nicht wissen, ob wir genug Anrufer haben werden. Das Thema heißt Club der Millionäre in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hier bei Domian. Und wir wollen mal versuchen, die ganze Sendung über nur mit Menschen zu reden, die so richtig schweinestinkreich sind. Mindestens 1 Million auf der Kante haben sollten, am liebsten hunderte von Millionen. Wir haben ja die Befürchtung, dass sich der ein oder die andere reiche Person nicht traut, hier anzurufen oder halt das auch nicht in der Öffentlichkeit erzählen möchte. Dennoch versuchen wir das mal. Also, ihr Millionäre da draußen, mit euch möchte ich gerne reden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Natürlich vollkommen anonym und die Telefonnummern werden vernichtet hinterher, also ihr braucht keine Sorge haben, dass euch da irgendwelche Leute dann an der Backe hängen. Unser Thema heute Nacht heißt große Angst. Und da frage ich euch, was war bisher in eurem Leben eure größte Angst? Eure existenziellste Angst, das Schlimmste und vielleicht auch Schauderhafteste, was euch in Sachen Angst bisher widerfahren ist. Die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Alexander begrüße ich jetzt und er ist 22 Jahre alt. Hallo. Alexander, grüße dich. Du möchtest auch erzählen von deiner größten Angst. Ja, genau. Ja, also dann erzähle ich einfach mal. Mhm. Es fing also an in Oldenburg, das war ungefähr vor 2-3 Jahren. Mhm. Und da habe ich im Hotelrestaurant Tafelfreund gearbeitet, als Kellner. Mhm. Und bin also eines Abends eine Straße entlang gelaufen, weil mein Fahrrad kaputt war. Mhm. Und da, wo ich lang gelaufen bin, ist sowieso eine einsame Gegend, wo also spätabends wirklich kein Auto mehr fährt und kein Fußgänger mehr läuft und gar nicht. Mhm. Und da bin ich die Straße lang gelaufen. Und auf der anderen Seite war eine, also da war eine Ampelüberquerung, auf der anderen Straßenseite stand ein Mann, circa 1,80 groß, breit, stämmig und sagte auf einmal, komm doch mal rüber. Und ich ging dann also auch rüber und habe mir also nichts dabei gedacht und er sagte dann zu mir, du könntest ein Fahrrad dir verdienen. Ich sage, ja, ein Fahrrad verdienen, wie viel willst du dafür haben? Und dann sagte er erst, ja, 100 Mark. Ich sagte, ich habe kein Geld dabei, wenn, dann kann ich dir höchstens vielleicht in ein paar Tagen 50 Mark geben. Und dann sagte er, daraufhin kriegst du umsonst. Und ich sagte, ja, wieso denn umsonst? Da ist doch irgendein Haken bei. Mhm. Ja, und in dem Moment halt eben habe ich nur noch gesehen, wie ein Messer zückte und habe mir das in die Seite gedrückt. Mhm. Und sagte dann, wenn du nicht das tust oder wenn du jetzt nicht dahin kommst, wo ich will, dann töte ich dich sofort auf der Stelle. Es wird auch keiner sehen, hier läuft los sowieso keiner lang. Es wird keiner mitkriegen. Ja, und dann bin ich notgedrungen mit ihm mitgelaufen. Also er hatte dich noch nicht verletzt, ne? Er hat es nur so an dich reingedrückt. Er hat mich also erstmal leicht reingedrückt, aber also schon ja machtmäßig so, ne? Hat also wirklich schon gesagt, so damit auch wollte damit ausdrücken. Aber es ist noch nicht ans Fleisch gegangen, an die Haut. Es hat nicht geblutet. Ein bisschen. So weit doch schon. Ja. Also die Spitze, die war schon ein bisschen, also hat richtig schon wehgetan. Und da bin ich dann notgedrungen mit ihm mitgelaufen. In so einen kleinen Weg rein, irgendwie so ein Privatgrundstück oder was das war. Und da sagte er dann, ich sollte mir die Hose ausziehen. Das wollte ich nicht. Und er wollte halt eben Analverkehr. Ich habe die Hose immer wieder hochgezogen. Und du hast dich getraut, die Hose immer wieder hochzuziehen, obwohl du da in Todesangst warst? Ja. Das ist erstaunlich, ja. Also ich habe wirklich Todesangst gehabt, ich hab wirklich geweint, hab die auch immer hochgezogen und er sprach also so ein gebrochenes Englisch. Und da habe ich auch immer so auf Englisch gesagt, bitte lass mich in Ruhe, und ich habe also wirklich Todesangst aufgestanden, ich habe geweint und mir liefen nur die Tränen runter. Was heißt denn gebrochenes Englisch? Mit welchem Akzent denn? Ja, ich weiß nicht, also es war ein bisschen Französisch drin, also ganz komisches Englisch irgendwie. Also weiß ich nicht, was das für ein Landsmann war, keine Ahnung. Und auf jeden Fall war es so, ich habe ihm die Hose hochgezogen und dann wurde er wohl sauer. Er hat dann gesagt, dass ich ihm einblasen müsste. Und da hat er sich ein Kondom übergestreift. Und da hat er gesagt, wenn ich ihm jetzt keinen blase, dann bringt er mich um. Ja, und da habe ich das wohl eine Minute lang gemacht und habe dann gesagt, ich will nicht mehr, ich will nach Hause und lass das bitte. Und ich werde dich auch nicht verraten und gar nicht. Und ich habe also schon öfters im Fernsehen halt eben so Berichte gesehen, dass die Sexualmütter, so nennt man die ja, dass sie die gar nicht laufen lassen, sondern dass sie an Ort und Stelle umbringen, damit die überhaupt nicht sagen können. Und daran habe ich immer in dem Moment gedacht, oh Gott, mach nichts Falsches und warum du gerade? Ja, und dann habe ich ihn dann an einem Punkt, dann habe ich ihn zwischen die Beine getreten, also richtig heftig. Und habe also gemerkt, ich hatte ein Jackett an und darunter hatte ich ein weißes Hemd an und die weißen Hemden habe ich immer bis oben zum Ellbogen hochgekrempelt. Das Jackett drüber. Und er hatte ein Jackett angepackt. Und ich wusste halt eben, irgendwie muss es versuchen, aus dem Jackett rauszukommen. Egal wie, wenn das kaputt geht, ist egal, Hauptsache du bist weg. Habe ich mich rausgedreht. Ich weiß auch nicht wie, das ging sekundenschnell nur noch durch den Kopf. Losgelaufen und das war vor mir, da war ein riesengroßes Gitter. So eine Gittertür, die war bestimmt 1,80 hoch. Ich bin da mit Einsatz drüber gewesen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das gemacht habe und wollte auf der Straße laufen, dachte aber, Moment, er hat ein Fahrrad, wenn du auf der Straße läufst, sieht er dich. Bin querfeld eingelaufen durch Hecken und überall aufgekratzt. Bin dann in einen Wintergarten gekommen, hab da geklopft und das Ehepaar, das hat erstmal gedacht, was ist das für einer? Ja, und dann haben sie gesehen, dass meine Hose zerrissen war und mein Hemd kaputt. Habt ihr die Polizei benachrichtigt? Ja, also es war so, ich bin erstmal zu denen reingekommen, hab denen erstmal die Geschichte erzählt und die haben erstmal gesagt, du spinnst. Das kann gar nicht sein, sowas gibt es nicht. Da habe ich gesagt, wieso denn? Und gucken Sie mich doch an, wie ich aussehe. Haben Sie es dir denn dann geglaubt? Was denn? Haben Sie es dir dann geglaubt? Dann haben Sie es geglaubt. Ich habe dann also auch sofort die Polizei benachrichtigt. Hast du in der Nacht noch Anzeige erstattet? Ja, sofort. Was ist daraus geworden? Ist der Täter gefasst worden? Der Täter ist 5 Minuten später gefasst worden durch meine gute Beschreibung. Er war in einem Hotel untergekommen. Und da hat sich herausgestellt, dass er das schon öfters gemacht hat. Welche Strafe hat er bekommen? So viel ich weiß, 1 Jahr. Du warst doch bei der Verhandlung denn dabei, ne? Bei der Verhandlung war ich dabei, ja. Und es war also, auch auf der Polizeistation war das so, dass hatte ich riesengroße Angst, als sie sagten, er wird jetzt reingeführt. Also bist du konfrontiert worden mit ihm nochmal? Nee, nicht. Aber durch Gegenüberstellung bin ich nochmal mit ihm konfrontiert worden. Da kam die Angst. Also es war auch eine regelrechte Wut. Wie in der Gerichtsverhandlung, du hast gerade gesagt, er hat so gebrochen Englisch, Französisch gesprochen. Wie hat er sich denn in der Gerichtsverhandlung geäußert? In welcher Sprache? Ja, da hat er mehr Deutsch gesprochen. Aber auch ein bisschen Englisch gebrochen. Ist denn dann rausgekommen, was für ein Landsmann er war? Nein, ist nicht rausgekommen. Also die haben wohl vermutet, dass es irgendein Albaner oder Jugoslawien ist. Aber das muss doch vor Gericht dann, das muss vor Gericht rauskommen. Ist nicht. Also die waren sich, die sagten also zu mir soweit, sie sind der Meinung, das ist ein Jugoslawe. Und er wurde halt eben für ein Jahr wurde dann bestraft. Und da sagte ich halt eben auch nochmal, es wäre zu wenig. Weil er kann ja rauskommen und kann wieder Rache schwören. Das war vor 2-3 Jahren, hast du gesagt. Ne? Vor 2-3 Jahren. Aber ja. Es ist alles gut gegangen. Also, alles gut gegangen will ich, ja, so, es kann, man kann es so sagen. Also, ich meine, in dem Sinne, du hast diesen Mann nie wieder gesehen. Nein, Gott sei Dank nicht, aber es ist halt eben die Angst da, weil ich schon mal von jemandem gehört habe. Natürlich, ja. Also, ja, also die größte Angst ist natürlich dieser Tathergang. Also, du hast das ja noch relativ cool hingekriegt, finde ich. Manch einer wäre da wahrscheinlich durchgedreht. Also, es ist so, ich gucke sehr viel, so Berichte und so, habe ich sehr viel davon gesehen. Damals klingt es wahrscheinlich ein bisschen kindisch. Manchmal habe ich öfters MacGyver so geguckt, weil das so ein Typ ist, der sich aus allen Situationen rausfindet. Und da hast du hast du gut gelernt, dass sie es berichten und das wirklich dann in einer sehr ernsten Situation für dich umgesetzt. Ja, genau. Jetzt wollte ich dich noch fragen, das ist ja nur auch ein Schock und du warst sehr jung. Hast du in irgendeiner Weise danach noch eine Betreuung erfahren oder hast das mit dir selbst alles geregelt? Also es war so, dass am nächsten Tag bin ich zur Arbeit hin in meinem Restaurant und habe denen gesagt, was passiert ist. Und das Schlimmste war für mich, die haben erstmal alle sich totgelacht. Das war das Schlimmste überhaupt. Das glaube ich, ja. Ich konnte es wirklich jedem erzählen, die haben nur gedacht, du spinnst. Hast du es heute einigermaßen verwunden nach 2-3 Jahren? Noch nicht. Also es ist so, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin im dunklen Gebiet oder so, dann geht's wohl. Aber zu Fuß, dann ich gucke immer nach hinten. Ich gucke immer nach hinten und denke immer, es kann irgendwas passieren. Alexander, danke für deinen Anruf. Und gut, dass es dann doch noch so harmlos abgegangen ist. Ne? Ja. Alles Gute. Ich auch, also wirklich, bin ich sehr froh darüber. Alles Gute, tschüss Alexander. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Melanie, 25 Jahre. Ist Hallo? Das ja, Melanie, guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte erstmal noch zu der Regina, also die erste Anruferin, sagen, sie soll doch mal nachhören, ob sie die Möglichkeit bekommt, bei jemandem, der verstorben ist, dabei zu sein, beziehungsweise den in die Leichenhalle zu begleiten. Ich bin Krankenschwester, habe das also selbst. Müssen wir eben erklären, das war die erste Anruferin, als wir noch nicht im Fernsehen waren. Das ist nur über den Radiosender, über 1Live gegangen. Das war eine Anruferin, die im Krankenhaus arbeitet und Angst vor dem Tod hat, weil sie konfrontiert wird oft mit Leichen, mit toten Menschen. Richtig. Und wenn man einmal so mit in diese Leichenhalle geht und vielleicht auch mal unter dieses Tuch gucken darf und sich diese Menschen anguckt, das nimmt sehr viel von dem Schreckgespenst, was man so damit verbindet. Ja. Also mir persönlich hat es geholfen. Aber das war jetzt nur ein Hinweis noch auf die erste Anruferin. Richtig, genau. Du wolltest was ganz anderes erzählen. Richtig. Mein eigentliches Thema ist Träumen, insbesondere Wahrträume. Die ich sowohl habe, wenn ich schlafe, als auch, wenn ich wach bin. Also das ist ein kleines Beispiel. Mein allererster Traum war, als meine Uroma verstorben ist. Das war ein Wach-Wahr-Traum. Also man kann sich ja so vorstellen, wenn man so dahin dämmert irgendwie und noch weiß, dass nein, man... Nein, ich habe nicht gedämmert. Ich habe auf der Straße gestanden, habe das Kind von einer Bekannten gehütet, bin also mit dem Kinderwagen gelaufen, habe auf das Schlafzimmerfenster meiner Uroma geguckt, wo nichts anders war als sonst auch und wusste einfach in dem Moment wie so eine Eingabe, sie ist tot. Also dann würde ich das nicht Traum nennen, sondern Vision nennen. Ja, vielleicht, kann man ne? auch. Traum ist ein bisschen verwirrend. Es gibt aber auch diese Träume, eben wenn man nachts im Bett liegt und schläft und träumt halt, man hat Albträume, das ist eine Sache. Und dann eben diese Wahrträume, die kann man, oder ich persönlich kann die sehr schön voneinander unterscheiden. Also du hast, sagen wir mal, ich sag's jetzt mal, Visionen und auch Träume. Richtig. Die Ereignisse vorhersagen. Genau. Sind diese Ereignisse haben entweder gerade eben stattgefunden, finden in dem Moment statt oder spätestens 2 Stunden später. Sind es immer schlimme oder tragische Ereignisse oder auch schöne Sachen? Leider nur tragische. Also das ist das Schlimme daran. Deswegen habe ich auch vor diesen Träumen eine ziemlich große Angst. Wie oft kommt denn das vor, dass du so etwas träumst? Es kann mir 3-4 Mal im Jahr passieren. Es kann auch 3 Jahre Ruhe sein. Das ist sehr, sehr unregelmäßig und es kündigt sich auch nicht an. Was war denn bisher außer dem Tod von deiner Großmutter noch, was du geträumt hast oder was du erahnt hast, gesehen hast? Den Tod von meinem jüngsten Onkel, damals 28. nicht vorhersehbar, weil viele Menschen, denen ich das erzählt habe, die lachen mich dann aus, ach, das ist doch alles vorhersehbar, dass der Opa stirbt, die Oma stirbt oder wer auch immer, das kann man erahnen und das ist alles Firlefanz, aber dem ist nicht so, denn bei meinem Onkel war es nicht absehbar, der war am Tag vor mir, bei mir, quietschgesund, völlig in Ordnung und am nächsten Tag ist er tot und ich wusste es halt. Der Onkel ist älter gewesen als du? Ja. Ja, es gibt solche Familienkonstellationen, wo das so ist. Ja, der Onkel ist doch meist älter. Nee, der Onkel ist, ja, das meinst du, nicht viel älter, wollte ich sagen. Du bist 25, er war damals 28. Ja, ich war damals 16, glaube ich. Ach so, war jetzt eine Fehlschaltung in meinem Kopf, ja, ja. Ja, also ich habe diese Träume jetzt seit 11 Jahren. Mehr oder weniger regelmäßig. Der letzte ist nicht lange her, das ist ungefähr 2 Monate. Da habe ich geträumt, dass meine Mama einen Verkehrsunfall hatte. Ich habe also gesehen, wie sie die Straße entlang fuhr, habe gesehen, wie ein Golf aus der Seitenstraße kam, ihr die Vorfahrt genommen hat und sie mit 100 oben drauf ist. Und genau so war es? Genau so war es. Eine Stunde später klingelt das Telefon, ich hatte sie also dran. Erstmal in dieser Stunde hatte ich eine Wahnsinnsangst. Ich wusste, dieser ist wieder ein Wahrtraum gewesen. Und ich wusste auch, dass das wirklich passiert ist. Ich wusste halt nur nicht, was ihr passiert ist, weil in dem Moment, als es geknallt hat, wurde ich wach. Ich konnte also nicht mehr abschätzen, was für Folgen dieser Unfall hat. Konnte sie auch nicht erreichen, weil sie ihr Handy auch dummerweise abgeschaltet hatte. Und in dieser Stunde habe ich Höllenqualen gelitten, bis sie mich dann anrief vom Unfallort aus noch und mir sagt, du Hammer, erschreck dich nicht, ich habe einen Unfall gehabt. Da hast du gesagt, ich weiß. Und da habe ich sie gefragt, ob ihr einen Golf aus der Seitenstraße auf einer 100er Strecke die Vorfahrt genommen hat. Ja, und dann war sie natürlich erstmal baff. Ja, ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Du bist dieser Sache hilflos ausgeliefert, ne? Ja. Du kannst dich dessen nicht erwehren. Leider nein. Ich kann das, auch nicht beeinflussen. Das ist wie ein Fluch, oder? Ja, auf jeden Fall. Manch einer macht sich zwar drüber lustig oder glaubt es vielleicht auch gar nicht. Sagt Hexe zu mir oder irgendwie sowas. Hast du sonst in irgendeiner anderen Weise mediale irgendwie Talente noch, in einer anderen Art und Weise? Was heißt Talente? Ich würde es Menschenkenntnis nennen. Also wenn ich fremden Menschen begegne, die kann ich sehr, sehr schnell, sehr, sehr genau einschätzen. Und wenn ich denen das auf den Kopf zusage, die sind auch in der Regel sehr platt. Na gut, da könnte man immer noch sagen, das ist eine Frau, die hat gute psychologische Kenntnisse, Einfühlungsvermögen, das ist noch nicht so was Erschütterndes, wie das, was du gerade erzählt hast. Das macht mir jetzt auch keine Angst, das finde ich eigentlich eher ganz lustig. Das ist ja genau. Vor 11 Jahren hat es angefangen, da warst du gerade in der Pubertät. Kannst du dich an das erste Mal erinnern, was du vorhergesehen hast im Traum? Das war das mit der Urgroßmutter. Das war das mit der Urgroßmutter. Und danach waren eigentlich immer nur Tode innerhalb der Familie und Unfälle. Hast du den Eindruck, dass es im Laufe der 11 Jahre häufiger vorkommt und dichter geballt ist? Nein. Das nicht? Ich kann es nur besser einschätzen. Also es ist so, wenn ich einen Albtraum habe oder wenn man generell träumt, ob es schön ist oder weniger schön, man merkt einfach, der Traum, die Handlung hat keinen direkten Zusammenhang, es sind häufig Sprünge drin. Und diese Wahrträume sind einfach so realistisch, dass ich auch weiß, wenn ich wach werde, bin ich auch schweißgebadet, Herzklopfen, Magenschmerzen, weil ich genau weiß, jetzt ist es passiert oder jetzt passiert es gleich. Kannst du überhaupt, auch wenn es nur 3-mal im Jahr vorkommt, was heißt nur, das ist ja schon schlimm genug, kannst du entspannt schlafen gehen? Nur wenn ich müde genug bin. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das immer im Kopf hätte, wenn ich einschlafe, oh Gott, jetzt, wer weiß, vielleicht passiert es heute Nacht wieder. Ja. Ich habe anfangs sehr intensiv autogenes Training gemacht vor dem Einschlafen, was aber zur Folge hatte, dass ich sehr entspannt war und ich das Gefühl hatte, dass ich dann das eher noch häuft, als wenn ich unter Stress schlafen gehe. Hast du mal mit irgendjemandem geredet, der sich mit solchen Dingen beschäftigt? Ein Parapsychologen oder so? Nein, niemand professionell. Einfach, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man mir nicht glaubt. Naja, es gibt schon Menschen, die dir das glauben. Auch Ärzte, also aus der wissenschaftlichen Ecke. Ja, das mag sein, da habe ich noch keinen kennengelernt. Möchtest du da irgendwie vielleicht einen Kontakt haben, den wir dir anbieten? Ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Also ich weiß, dass es in Süddeutschland, soweit ich mich erinnere, in Freiburg eine Fakultät gibt, die sich mit parapsychologischen Phänomenen beschäftigt, die das auch verknüpfen mit psychologischer, mit einer psychologischen Sichtweise. Und das wäre vielleicht gar nicht mehr so übel für dich, vielleicht mit denen mal Kontakt aufzunehmen. Ja, das wäre es wirklich nicht. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass du gleich auflegst. Und meine Psychologin, die Elke Dunajski, die wird dich noch in den nächsten, sie telefoniert gerade, sehe ich, aber sie wird dich in den nächsten 10 bis 15 Minuten zurückrufen und dir diese Adresse vielleicht vermitteln. Ja. Nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit vermitteln. Das ist schön. Also das kann ich sehr, sehr gut, ich glaube, das können alle Leute sehr gut nachvollziehen, dass das eine ganz große Angst ist. Und das ist halt auch eine Angst, die so weit über das Übliche hinausgeht, ne? Es ist nicht greifbar, es ist so. Es ist mysteriös. Die Angst ist nicht unbedingt das Schlafen gehen und das, es könnte wieder passieren, sondern wenn es passiert ist, diese Zeit, der Zeitraum dazwischen, bis ich die Person erreichen kann, um zu hören, was ist los. Habe ich recht gehabt oder nicht? Ich meine, ich habe immer recht. Das hat sich inzwischen herausgestellt. Und heutzutage hat Gott sei Dank jeder ein Handy, der mir lieb und wichtig ist. Ja. Aber trotzdem ist es nicht immer möglich. Ich glaube, ich habe, ich überlege das gerade, zweimal vielleicht im Laufe meiner Talkradio-Zeit hier mit Menschen gesprochen, die ja die ähnliche Gabe, Gabe klingt mir schon zu positiv, aber so was Ähnliches haben wie du. Die genauso empfinden und die auch solche Dinge vorhersehen können oder träumen können und es tritt dann ein. Und ich war auch immer ratlos und niemand konnte damit richtig umgehen. Ja, das ist auch nicht leicht. Wir machen das mal so. Leg du bitte auf und du wirst gleich von der Elke zurückrufen. Ja. Darf ich noch eben eine Frage loswerden? Bitte, ja. Mit welchem Fahrzeug warst du heute Abend im Quatrium? Das müssen wir jetzt den Fernsehzuschauern erzählen. Wir hatten heute Abend in Ratingen eine Fernsehaufzeichnung mit Talkern des WDR-Fernsehens. Diese Sendung wird ausgestrahlt, oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht. Am 10. nachmittags. Und das war eine Talkshow mit Publikum. Und du warst bei der Veranstaltung dabei? Leider nein. Ich habe das von dir im Fernsehen erfahren, dass das stattfinden wird. Ja. Du hast aber leider vergessen zu erwähnen, dass man Karten organisieren muss. Ja, das wusste ich, muss ich jetzt hier gestehen, wusste ich auch nicht richtig. Und ich habe dann hinterher gar nichts mehr gesagt, weil irgendwie die schon alle vergriffen waren. Richtig. Und die Ratinger Presse war so früh dabei, dass dann doch schon Ende letzter Woche drin stand, dass man Karten braucht. Und dann war es zu spät. So. Und ich war zwar da und habe auch mal geguckt, aber drin war ich nicht. Jetzt hast du mich gefragt, mit welchem Fahrzeug ich dahin gekommen bin. Ja. Warum interessiert dich das? Ich werde es dir gleich sagen. Weil ich schon wieder so einen Geistesblitz hatte. Da stand ein Fahrzeug, da habe ich gedacht, na, das könnte sein. Dann sag du erst mal zuerst, welches? Das ist grün. Nein. Gut, dann habe ich daneben gelegen. Da hat sich jetzt jemand anders gefragt. Es war ein dunkelgrauer Mercedes. Nee. Ein fast schwarzer. Ja. Melanie, dennoch, auch wenn alles kompliziert und seltsam bei dir ist, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hey, noch eine Melanie. Noch eine Melanie, die ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo. Ich habe Ängste. Ja. Und ich habe Angst, rauszugehen. Und weil ich Angst habe, zu sterben. Und ich habe Angst, meine tote Oma zu sehen. Moment, das ist jetzt ganz viel. Du hast Angst, rauszugehen. Ja. Weil, also aus der Wohnung heraus. Mhm, richtig. Weil du Angst hast, zu sterben. Mhm. Weil du Angst vor einem Unfall hast. Nein, umzukippen, an Kreislaufversagen zu sterben. Und du hast Angst, deine tote Oma zu sehen. Zu sehen. Draußen oder wo? Nein, in meiner Wohnung wieder. Also das ist eine ganz andere Angst noch. Mhm. Und ich wollte dich fragen, ob das eine Krankheit deiner Ansicht nach ist oder eine Macht, die über mich ist. Ja, Moment. Also ich bin ja auch kein Superguru hier, der direkt alles durchblickt und wenn überhaupt ein bisschen vielleicht etwas einordnen kann. Du bist ein ganz junges Mädchen von 22 Jahren. Ja. Wie lange plagt dich denn diese Angst oder plagen dich diese Ängste? Die Angst rauszugehen, seitdem ich 18 ungefähr bin. Seitdem du 18 bist? Mhm. Gehst du seit 4 Jahren nicht mehr raus? Ja, zum Einkaufen gehe ich. Mhm. Das gehst du? Ja. Lebst du alleine? Ja, ich lebe alleine. Und von was lebst du? Meine Eltern finanzieren mich. Wissen die von deinen Ängsten? Ja, das wissen sie. Hm? Du gehst einkaufen, dann muss dieses Einkaufen doch eigentlich für dich auch schon eine Tortur sein, oder? Ja, manchmal. Also. Hast du nicht Angst, dann beim Einkaufen zu sterben? Also wenn ich mich dann gar nicht traue, dann fahre ich mit dem Taxi und dann habe ich halt immer die Sicherheit, dass ich aus diesem Einkaufszentrum rausgehen kann und der Taxifahrer bringt mich sofort nach Hause. Mhm. Was machst du denn zu Hause seit 4 Jahren, den ganzen lieben langen Tag? Ich mache sauber. Du machst sauber? Ja. Immer und immer wieder? Ja, jeden Tag. Mhm. Hast du Freunde? Wenig. Also es besucht dich kaum jemand? Richtig, ja. Bist du einsam? Würde ich nicht sagen. Ich habe ja das Telefon. Mit wem telefonierst du denn? Außer jetzt zum Beispiel mit mir. Ich gehe auf die Datingline und da bin ich halt normal für die Leute. Und Wie fing das denn eigentlich damals an, vor 4 Jahren? Da hatte ich einfach nur Todesängste zu Hause bei meinen Eltern. Und Naja, und die kamen einfach so, kamen die so einfach über dich oder gab es da ein besonderes Ereignis? Mein Vater hat mir seine Freundin vorgestellt. Mhm. Und das habe ich nicht so verkraftet und dann ist das losgegangen. Leben deine Eltern jetzt getrennt? Nein. Mhm. Nun lass uns mal auf die Geschichte mit der Uroma kommen. Der Oma. Oma war das, genau. Mhm. Du hast Angst, dass du sie siehst. Richtig. Hast du sie schon mal gesehen? Nein, habe ich noch nie. Warum hast du Angst davor, sie zu sehen? Das weiß ich nicht. Wäre das so schlimm, sie zu sehen? Ja, also ich würde das gruselig finden. Mhm. Wie kommst du überhaupt auf die Idee? Gerade die Oma, warum gerade die? An dem Tag, wo sie gestorben ist, da habe ich auf einmal den Gedanken gekriegt, was ist, wenn sie hier in der Ecke sitzt? Und dann ist dieser Gedanke nicht mehr von mir losgegangen, bis heute. Das müsste doch eigentlich bedeuten, dass du dann in deiner Wohnung, beispielsweise jetzt in der Nacht oder abends, auch Angst hast. Mhm, meistens schon. Hast du alles beleuchtet? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe ein Zimmer in meiner Wohnung, das ich abschließen kann. Mhm. Und wenn es ganz doll wird, dann renne ich halt da rein und schließe mich ein und dann habe ich keine Angst mehr. Aber die Oma könnte auch in dem Zimmer, in das du dich einschließt, plötzlich in der Ecke auftauchen. Mhm. Nein, also in dieser Wohnung nicht mehr. Warum nicht? Weiß ich nicht. Also da bist du wirklich... Also ich denke, dass sie richtig als ein Mensch kommt. Ach, nicht als Geist? Nein. Aber sie ist doch tot. Ja, aber ich kann das nicht so richtig verstehen. Mhm. Was tot ist, der Körper ist ja auch noch da. Wann, wie lange ist sie tot? 2 Jahre. Mhm. Dann ist der Körper nicht mehr da. Für mich schon. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ja, ja, natürlich. Aber deswegen dachte ich gerade, dass du hast Angst vor einer Erscheinung, einer Geisterscheinung. Ja. Aber das ist nicht so. Du hast Angst, dass die reale Oma da in der Tür steht. Ja, sie ist aber schon tot. Mhm. Also das schon. Aber was für eine Beziehung hattest du denn zu deiner Oma? Vorher ein ganz gutes. Und seitdem ich dann krank wurde, ist das halt abgebrochen so. Mhm. Hat sie dich mal besucht zu Hause in deiner Wohnung? In meiner alten Wohnung schon, ja. Du bist also während deiner Krankheit umgezogen? Ja, ich hatte vorher einen Freund. Den hast du jetzt nicht mehr? Nein. Aber du nennst es selbst Krankheit. Ja, das ist ja meine Frage. Ich weiß es nicht. Also Psychologen, also ich habe schon ein paar Gespräche mit Psychologen gehabt. Mhm. Und die lassen sich auf diese Frage nicht so richtig ein. Die sagen, du leidest, also ist es einer Krankheit wohl schon ähnlich. Also Melanie, keine direkte Antwort. Ich will dir jetzt mal sagen, ich sag dir, antworte dir nicht als Psychologe, ich bin kein Psychologe. Aber ich wollte eine Meinung. Ja, wissen. Die kriegst du von mir auch. Ich finde, dass du kolossal krank bist und dass du Hilfe brauchst. Wenn ein junges Mädchen mit 22 Jahren seit 4 Jahren Angst hat rauszugehen, aus Angst zu sterben draußen und nicht mal einkaufen gehen kann, sondern mit einem Taxi fährt. Wenn ein junges Mädchen nur zu Hause sitzt und putzt und wenn ein junges Mädchen Angst davor hat, dass die seit 2 Jahren tote Oma in der Tür steht. Ist was gravierend in Unordnung, nicht in Ordnung. Ja, verstehe ich schon. Ja, und da muss ein Fachmann ran, da muss ein Psychologe, ein Psychiater ran, ein guter Fachmann. Ja, okay. Hm. Du musst einen Menschen finden, einen Psychologen, eine Psychologin, einen Psychiater, dem du vertraust, den du gut findest. Und mit dem musst du ganz viel zusammen sein. Und dann kann dir auch geholfen werden. Möchtest du denn dein ganzes Leben lang in deiner Wohnung eingesperrt bleiben? Nein, natürlich nicht. Was sind denn deine Träume? Wie möchtest du denn mal leben? Ich möchte mal heiraten und viele Kinder haben. Und na also muss irgendwas passieren jetzt. Wenn du nichts unternimmst, wirst du diesen Traum nie in Erfüllung gehen sehen. Pass mal auf, Melanie, jetzt geht meine Sendung zu Ende. Ja. Ich möchte aber ganz dringend, dass du mit meiner Psychologin gleich noch mal ein paar Worte redest. Okay. Ist das okay? Ja. Du musst dich ein kleines bisschen gedulden, weil die Elke noch telefoniert. Elke Donalski ist das, die wird dich in den nächsten, sagen wir mal, 10 bis 15 Minuten anrufen. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Melanie. Tschüss. Ihr Lieben, das war unsere Sendung Angst. Große Angst. In der Technik war Jeanette Krause. Morgen haben wir eine offene Talk-Radio-Show. Und dann könnt ihr euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und ich sag's nochmal, übernächste Nacht heißt unser Thema Club der Millionäre. Und ich möchte dann nur mit Menschen reden, die sehr, sehr viel Geld haben, die wirkliche Millionäre sind. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Jetzt wünsche ich euch eine sehr schöne Nacht und bin gespannt auf morgen, freue mich auf morgen. 1 Uhr Radio als Live. WDR-Fernsehen ab 0 Uhr könnt ihr hier immer schon bei uns anrufen unter 0800 567 8111. Macht's gut, ciao.